Hallo Leute! Hey Pessoal! Hi. Wie geht es euch heute? So. Hör zu! We are using the mic. Nós estamos longe? Wir sind weiter weg als sonst, oder? Ah, longe. Ah, we are using mic. Wir brauchen heute Mikrofon. So, I hope you can hear us. So, ich hoffe, ihr könnt uns gut hören. If you don't hear us well, let us know. Und wenn ihr uns nicht gut hört, so könnt ihr es uns sagen, okay? And we can change it a little. Und dann werden wir etwas ändern. It feels, is it always so far? Sind wir immer so weit weg? No. Okay. It feels like it's further. Nein, wir sind ein bisschen weiter. It feels, anyhow. It's good. Wow, it's, wow, du bist genial. Wie hast denn du das gemacht? This guy is Hey, dieser Junge ist krass. Look at Schau ihn an. Alle Freunde. Anyhow, we're gonna continue to talk about angels last. Okay, wir werden weiter über Engel reden, das letzte Mal heute. Look, I made my hair spiky for you. Hey, schaut mal, ich habe meine Haare stachelig für euch gemacht. Mögt ihr es? I said to my wife, sweetie, put some gel in my hair. It made me a little spiky. Ich habe meiner Frau gesagt, Liebling, mach es ein bisschen stachelig heute. Deixa um pouco arrepiar. Mit Gel. Und sie hat es gemacht. Aber er mag es nicht. Das ist okay. Nein, aber ich bin nicht daran gewöhnt. Like it. Eu também não tenho certeza se eu gostei. But I thought, let's just try it and see what. Ich weiß auch nicht, ob es mir gefällt, aber ich habe es mal ausprobieren wollen. Ah, probably tomorrow I'm gonna change. Und morgen werde ich es ändern, so wahrscheinlich. No, but I did it. Aber heute habe ich es mal gemacht. How many people do we have? 300 people? Wie viele Leute haben wir? 300 Leute? Wow, people. Simone, show. Dr. Paulo's wife. Ah. Well, Paulo's wife. Yes. I like her so much. Eu gosto muito dela. Da hat eine Person gesagt, sie mag es. Das Haar. Sim. Your husband puts it in and I spike it up. O marido planta o cabelo, agora eu coloco arrepiado. Today I feel like a young boy, so that's why I did. Heute fühle ich mich wie ein Junge und deshalb habe ich es gemacht. Yes. But look, we have the same. Aber schau, wir haben das gleiche T-Shirt. Camiseta. Beautiful. Schön, oder? I mean, also ich meine die T-Shirts natürlich. Ich weiß, wir sind. Das ist doch all right, let's talk about angels. So, aber jetzt werden wir von Engel reden. So we already talked a lot of. Wir haben schon über vieles gesprochen. Squeezes. Now we're going to continue. Und jetzt werden wir weiterfahren. Sure. Angels in the New Testament. Engel im Neuen Testament. Do you know? I went through the Bible and I studied all the Bible verses about angels. Ich bin durch die ganze Bibel gegangen und habe alle Bibelverse über Engel studiert. Amazing how many angels appearances are in. Und es ist unglaublich, wie viele Engel in der Bibel zu finden sind. In the New Testament. Im Neuen Testament. Today I'm tired. Heute bin ich müde. Today I'm actually. Heute bin ich mal wirklich müde. And I'll tell you why. Ich kann euch sagen, wieso. Okay. Because I was. I did 6 international flights in 4 weeks. Weil ich habe 6 internationale Flüge in 4 Wochen gemacht. Aber das ist nicht wirklich, was mich müde gemacht hat. So, I helped my wife run the marathon. Aber ich habe meiner Frau gestern geholfen, den Marathon zu rennen. And it was in the hot sun. Und es war in der heißen Sonne. Change in São Paulo. And my wife, she could. Und meine Frau konnte es nicht machen. It is. After 7 kilometers. Nach 7 Kilometern hörte sie auf. Sie. But I know that if she doesn't do the training, she only has 3 weeks left to do the training before she runs the marathon. Aber ich weiß, sie hat nur noch 3 Wochen, um zu trainieren, und sonst wird sie es nicht schaffen. Can't miss it, otherwise she's gonna be disappointed. Und ich weiß, sie kann nicht aussetzen mit trainieren, sonst wird sie enttäuscht sein. Because it's been like she's been training for a year and now she can't. Weil sie hat jetzt schon ein Jahr trainiert und jetzt kann sie nicht aufgeben. Ja. But I thought to myself. Aber ich habe gedacht. On Friday I have to travel to Guyana to do the. Am Freitag muss ich nach Guyana, um die EPS zu machen. I thought this yesterday. Das habe ich gestern gedacht. Na sexta eu viajaria. And I thought, if I don't actually run with her and train with her and encourage her. Und ich habe gedacht, wenn ich nicht mit ihr renne und sie ermutige und trainiere mit ihr. Correr com ela. How is she going? Wie wird sie es schaffen? Eu fazer isso. So yesterday I had a very long. Und so gestern hatte ich einen ganz langen Arbeitstag. I mean, early morning till. Also wirklich vom frühen Morgen bis späten Abend. Ist da noch nicht. I went to our cell group at 8. Und ich ging dann zu unserem Hauskreis um 8 Uhr. Und dann habe ich dort gelernt. Was soll? 10 o'clock I came home to do my live. Um 10 Uhr abends bin ich nach Hause gekommen, habe da das Live gemacht. Reading and working until past midnight. Dann habe ich noch gearbeitet und gelesen bis nach 12 Uhr nachts. Estou trabalhando até depois da meia-noite. So I said to my wife. So habe ich meiner Frau gesagt. I said, sweetie, I have a plan. Liebling, ich habe einen Plan. I'll wake you up between 4 and 4:30. Ich wecke dich auf zwischen 4 und 4:30 Uhr. Drive to the park, which is about 35-40 minutes. Und dann fahren wir zum Park, das ist ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten von uns entfernt. That, and we run our 29 kilometer track. Und habe zu ihr gesagt, und dann werden wir diese 29 Kilometer rennen. Wieder die 29 Kilometer. To my surprise, she said, let's do it. Und zu meiner Überraschung sagte sie, ja, okay, machen wir das. Bianca, cansei só de ouvir, eu também, Bianca. So listen. So hör zu. So my body clock is still 5 hours ahead. Meine Uhr vom Körper ist still 5 Stunden vor. So I went to bed last night at about midnight. So bin ich ungefähr um Mitternacht ins Bett gestern und dann um 2 Uhr aufgewacht und es hat geregnet, was es nur kann. Estava chovendo muito. So I stood on my balcony and I was saying, this is terrible. We can't run in this. Und ich stand auf meinem Balkon und habe gesagt, das ist ja krass. Wir können doch so nicht rennen gehen. Praying for a little bit and stayed up a little. Und so habe ich ein bisschen gebetet. Ich war auf für ein bisschen. Um pouco mais acordado. But then I slept maybe another hour. Dann habe ich vielleicht noch mal eine Stunde geschlafen. Mais uma hora. So after about 3 hours of sleep and all the traveling, I woke her up and we actually ran 29 km. Und dann nach etwa 3 Stunden Schlaf habe ich sie aufgeweckt und wir sind dann rennen gegangen. 29 Kilometer. And then when we came home, I didn't stop working at all. Und dann, als wir nach Hause gekommen sind, habe ich nicht aufgehört zu arbeiten bis jetzt. Aber Leben macht Spaß. Okay, jetzt werden wir aber über Engel reden. Show you Bible verses in the New Testament where angels. Und ich werde euch Bibelverse im Neuen Testament zeigen, wo Engel vorkommen. I'm gonna show you how common that. Und ich werde euch zeigen, wie normal das war. Matthew 2:13. I'm not gonna read all of this. Matthäus 2:13. Ich werde nicht alle lesen, das wäre zu lang. When Herod wanted to kill Jesus. Und Herodes kill. Als Herodes Jesus umbringen wollte. Appeared to Joseph in the dream to tell him what to do. Foi um anjo que apareceu. War es ein Engel, der zu Josef kam und ihm sagte, was er tun soll? No, in the very beginning in Matthew chapter 1. Natürlich wissen wir, dass auch in Matthäus 1. When Joseph found out that Mary was pregnant. Als Josef herausfand, dass Maria schwanger war. He wanted to just secretly put her. Da wollte er sie einfach heimlich wegschicken. A mente de abandonar ela. That was actually very nice. Und das war sehr lieb von ihm. É algo muito nobre da parte de José. According to Jewish law, she would have had to be killed. Weil nach dem jüdischen Gesetz hätte sie getötet werden müssen. But he didn't want that. Aber das wollte er nicht. He is this. So he thought, you know what, secret, I'm just going to leave her. Und da hat er gedacht, ja, ich werde sie einfach heimlich verlassen. And again, an angel spoke to him. Und auch da kam ein Engel und sprach zu ihm im Traum. No, sorry. And told him to make sure that he doesn't do that. Und hat gemacht, dass er das nicht macht. In Luke chapter 1, an angel came to Zacharias and told him that his wife's going to get John. Auch in Lukas 1 kam ein Engel zu Zacharias, um ihm zu sagen, dass seine Frau schwanger werden wird. Daria Luz a João Batista. Look at this script. Und schau diesen Vers an. The 8:26. In der Apostelgeschichte 8:26. Now an angel of the Lord spoke to Philip, saying, arise and go towards the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. This is the desert. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Into the days. Und lass diesen Text in die heutige Zeit einfügen. If you would go to your pastor, wenn du zu deinem Pastor gehen würdest, and if you would say, I'm going to another place to preach the, um ihm zu sagen, ich gehe an einen anderen Ort, um das Evangelium zu predigen. Ich werde auf diese Missionsreise gehen. Pastor says, well, how do you know God wants you to go? Und der Pastor fragt dich, ja, wieso weißt denn du, dass Gott dich dort will? Ja, ein Engel hat es mir gesagt. Hallo. How many pastors they would say, isn't it wonderful, just go? Wie viele Pastoren würden da wirklich sagen, ist das nicht wunderbar, du kannst gehen? Pastors would question that. Die meisten Pastoren würden das in Frage stellen. Questionariam isso. Do you know what they would do? Wisst ihr, was sie tun würden? Ah, you've got to pray some more about it. Du musst ein bisschen mehr darüber beten, würden sie sagen. Oder für ein Zeichen fragen. Oder ein Vlies auslegen. Coloca a lã pra fora. You can't go just because an angel told. Du kannst doch nicht einfach gehen, weil ein Engel dir das gesagt haben soll. In the Bible, it wasn't God who told him, it wasn't the pastor who told him, neither was it the Holy Spirit who told him. Aber da in der Bibel, es war nicht der Heilige Geist, das ihm gesagt hat, nicht Gott und nicht der Pastor. It was an angel. Es war ein Engel. And thank God Philip obeyed. Und wir können Gott dankbar sein, dass er gehorcht hat. Olha para Atos 5. Und schau in Apostelgeschichte 5:19. The Lord opened the prison doors and brought them out and said. Aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Tür des Gefängnisses, führte sie hinaus und sprach. Da prisão e tirando-os para fora disse. So what happened? Also was ist passiert? He preached the gospel and the people threw them into prison. Sie haben das Evangelium verkündet und die Leute haben sie ins Gefängnis geworfen. Just opens the prison door and says, come on guys. Und da kommt ein Engel, öffnet die Türe vom Gefängnis und sagt, komm, lass uns gehen. Simply open the prison door. Und hat nicht nur einfach die Tür des Gefängnisses aufgemacht, told them what to do. Aber hat zu ihnen geredet und gesagt, was sie tun sollen. Stand in the temple and speak to the people all the words of this life. Geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. I love this. Ich liebe das. Yes, the angel gave them direction for what to do next. Die Engel haben ihnen die Richtung gegeben, was sie als nächstes tun sollen. Day, this would be unheard of. Heute hören wir nie von so etwas. This would be rejected by most pastors. Das wäre abgelehnt von den meisten Pastoren. Do you know what's interesting? Wisst ihr, was sehr interessant ist? I was running recently and I had this thought. Ich bin vor kurzem gerannt und dann hatte ich diesen Gedanken. Decided to research that and see if my thought is actually right. Und dann bin ich diesem Gedanken nachgegangen und habe nachgeforscht. Und das war der Gedanke. I don't think that people reacted towards angels in the same way after the finished work of the cross than before. Der Gedanke war, ich denke nicht, dass die Leute gleich auf Engel reagiert haben nach dem Kreuz, als sie reagiert haben vor dem Kreuz. Agem aparições angelicais depois da nova aliança da mesma forma que eles reagiam antes da nova aliança. So I went home and I quickly looked up every angel reference in the New Testament. Und ich bin nach Hause gegangen und habe jede Referenz über Engel nachgeschaut. Isso sobre anjos no Novo Testamento. If you look in the Old Testament. Und wenn man im Alten Testament schaut, you'll find many times an angel appeared and they were afraid, they were scared, they fell on their face. Da haben wir gesehen, da waren die Leute, die hatten sie Angst, sie fielen auf ihre Gesichter, sie waren erschrocken. Temerosos. You don't find that in the New Testament. Aber das findest du nicht im Neuen Testament. Why? Wieso? Here is why. Und das ist der Grund. In the New Testament Christian life, it was the most normal thing to interact with angels. Weil im Neuen Testament im Leben eines Christen war es das Normalste, mit Engeln zu interagieren. Have to discover back people. Wir haben etwas verloren, was wir zurückhaben müssen. Redescobrir. Right there, the angel opens the prison door and says, guys, go back to the temple and preach, and they did. Es war gerade da, diese Geschichte, der Engel ging zum Gefängnis, öffnete die Tür und sagte, geht und predigt. So. You do find in John, in Acts chapter 10, und in Apostelgeschichte 10, Cornelius in a vision saw an angel. Hat Cornelius in einer Vision einen Engel gesehen. Und das ist, was die Bibel sagt. When he observed him, he was afraid. Und blickte ihn an, erschrak und sprach. Verso 4. Este fixando os olhos no anjo, ficou muito atemorizado. So people say. Então as pessoas dizem. Die Leute haben gesagt. When an angel appears, people get scared. Ah, hast du gesehen, wenn ein Engel kommt, dann hatten die Leute Angst. Alles. He was not a Christian. Aber war kein Christ. War kein Gläubiger. Now find that Christians got scared, astonished, or something like this when an angel appears. Und im Neuen Testament findet man nirgends, dass die Leute erschraken oder sie fürchteten oder sogar erstaunt waren. It somehow seemed to be the most natural thing in the life of the New Testament church. Weil es war irgendwie das Normalste im Leben eines Christen im Neuen Testament. Zu der Kirche. Look at the scripture, Acts chapter 12, verse 15. Schau diese Schriftstelle in Apostelgeschichte 12:15. Ich mag diese Schriftstelle. Lass mich die Geschichte erzählen. Herod has just killed James. Herodes hat gerade Jakobus umgebracht. People love that. Yes. Die Juden haben das geliebt. Herod thought, why I'm going to kill Peter too? So hat Herodes gesagt, okay, ich werde Hepetos auch umbringen. Und das ist, was passiert ist. They put him to prison. Er hat Hepetos gefangen genommen und ins Gefängnis geworfen. As it was a holiday, aber weil ein Feiertag war, he said, well, I'm going to do it after the holiday, I'm just going to keep him in prison. Hat er gesagt, ich werde es nach dem Feiertag machen und ihn einfach im Gefängnis lassen. So there is Peter in prison waiting for his execution. Da ist Petrus im Gefängnis und wartet, dass man ihn umbringt. At night, in der Nacht, hits him in the side and wakes him up. Hat ein Engel ihn in die Seite gestoßen und ihn aufgeweckt und hat gesagt, zieh dich an und lass uns gehen. The key. The chains fell off. Und die Ketten fielen ab. As correntes quebraram. Prison door open. Und die Türe des Gefängnisses öffneten sich und er konnte herausgehen. He thinks it's like a dream or a vision. Zuerst hat er gedacht, es sei ein Traum oder eine Vision. As it's actually an angel. Aber dann hat er realisiert, dass es ein Engel war. The house of the church prayer meeting. Und er ging also zu diesem Haus, zu der Kirche, mit seinen Brüdern. Und er hat dort an die Türe geklopft. Und schau da. Girl who hears a knock at the door, she goes to the people who are praying and says this. Das Mädchen, das gehört hat, dass an die Tür geklopft wurde, ging zu den anderen und sagte, Peter ist da. The people said, no way. Und die Leute sagten, nein, unmöglich. Er ist im Gefängnis. Er kann gar nicht da sein. Girl insisted, she said, yes, Peter is here. Aber das Mädchen sagte noch einmal, doch, sicher, er ist da. They said in verse 15. Oh, ja. Schau mal, was sie sagen im Vers 15. They said, you are besides yourself. Haben sie gesagt, du bist nicht bei Sinnen. Insisting that it was so. Aber sie bestand darauf, dass es so sei. So they said, it is his angel. Da sprachen sie, es ist sein Engel. You know why I love this so much? Und wisst ihr, wieso ich das so liebe, diesen Vers? Had more faith that Peter's angel is coming to the prayer meeting than they had that God would deliver him out of prison. Weil die Gemeinde hatte mehr Glauben, dass ein Engel kam an ihr Gebetstreffen, als darauf, dass Petrus wirklich vom Gefängnis befreit wurde. Und wenn ich das lese, wisst ihr, was das mir sagt? It was normal for the church to have angel appearances. Es war normal für die Gemeinde, Engel zu haben, Engel zu sehen. Verse 9. Olha para a primeira Korinther. Schau bei 1. Korinther 4, 9. Well, I think that God has displayed us, the apostles, last as men condemned to death, for we have been made a spectacle to the world, both to angels and to men. Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. So Paul says, listen, before the angels, which means the angels are always there. Also Paulus sagt, vor den Engeln, das heißt, die Engel sind immer da. Look at this, I really love this, it's a puzzling scripture. Oder schau diese Schriftstelle, es ist eine sehr erstaunliche. 1 Timothy 5:21. Muito confusa. 1 Timotheus 5. 5:21. 21. Spiritual son Timothy. Paulus está falando com seu filho. Paulus spricht zu seinem geistlichen Sohn Timotheus. He says, I charge you before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels. Er sagt, ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nicht aus Zuneigung tust. Procure observar essas instruções sem parcialidade, não faça nada por favoritismo. So here's what Paul's saying. Então olha o que Paulo. Então das ist, was Paulus sagt. I give you this charge before God, before Jesus, and before the angels. Er sagt, ich gebe dir diese Verantwortung vor Gott, vor Jesus und vor den Engeln. Und was meint das? He's with us and Jesus is with us, so are the angels. Assim como Deus. Das meint so, wie Gott mit uns ist und Jesus mit uns ist, so sind auch die Engel mit uns. I could tell you angel experiences the rest of this life. Eu poderia te ich könnte euch Erlebnisse mit Engeln erzählen, der Rest dieses Lebens. Just simply watching me and smiling at me. Muitas vezes. So viele Male habe ich Engel gesehen, die mich angeschaut haben und gesmiled haben. Observando. I was driving from Florida to Nashville a few years ago. Alguns anos atrás. Vor ein paar Jahren bin ich von Florida auf Nashville gefahren. Jo. I was preaching in Florida and I also had to preach in Atlanta and Nashville is not very far. Eu estava pregando. Ich habe in Florida gepredigt und auch in Atlanta und Nashville war nicht so weit davon entfernt. Nashville. It was also und unsere Söhne haben in Nashville gelebt. I asked the people of the churches who organized my trip to give me 2 or 3 days free. Então eu pedi para so haben wir die Leute, die das ganze organisierten, gefragt, ob sie uns 2-3 Tage frei geben würden. The boys. Para visitar. Unsere Jungs zu besuchen. I'm driving in this highway in America. This is 3-lane highway. Então, also bin ich da in Amerika auf dieser Autobahn gefahren. Es waren 3 Spuren. There are a lot of trucks out. Und es hatte viele Lastwagen. In the middle lane. Und ich bin in der Mitte gefahren. Do lado, eu estava dirigindo na faixa do meio. And on the left there's a big truck. Und auf der linken Seite hatte es einen Lastwagen. It was a big truck. Vor mir war ein großer Lastwagen. Und auf der rechten Seite war auch ein großer Lastwagen. The big truck must not have seen me. The one to the right, he just pulled over to my lane. Und auf einmal der Lastwagen, der große Lastwagen auf der rechten Seite, der hatte mich, glaube ich, nicht gesehen und er kam zu mir rüber. Er schwenkte zu mir rüber. Vindo para, na minha direção, do lado, na faixa onde eu estava. It looked a very dangerous situation. Parecia... Und es sah sehr gefährlich aus. Eine sehr, sehr gefährliche Situation. Aber ich war total entspannt. He kind of freaked out. Mas a Debbie... Aber Debbie, die hatte Panik. Break! Brems, schnell, brems. You just no. Und ich habe gesagt, nein. 7 angels. Eu vi... Ich habe 7 Engel gesehen. Riesige Engel. They were not allowing that truck to hit my car. Und sie haben diesem Lastwagen nicht erlaubt, mein Auto zu berühren. Didn't have to hit my brakes because I knew that they will never let this truck hit my car. Also ich musste keine Panik haben, ich musste keine Angst haben und nicht bremsen, weil ich wusste, dass diese Engel niemals den Lastwagen das Auto berühren lassen. These are all around us. The New Testament shows this clearly. Wir müssen glauben, dass die Engel rund um uns herum sind. Das Neue Testament sagt es uns ganz klar. Look at the scripture. Olha para essa escritura. Schau diesen Vers. That's the 13th verse 2. Hebräus 3. Hebräer 13 Vers 2. It's really beautiful. You see? Und das ist auch wunderschön. The writer of the Hebrew says this. Und der Autor von Hebräer sagt das. Entertain strangers, for by doing so some unwittingly entertained angels. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Without knowing. Ohne zu wissen. Listen. Hör zu. Scooch. It was so normal for angels to be walking in and out of the lives of the people of the New Testament that the writer says, you know, you could even be interacting with angels not knowing. Es war so normal, dass Engel ein- und ausgingen im Leben der Gläubigen, dass der Autor sagte, ihr könnt sogar mit ihnen interagieren, ohne es zu wissen. Who knows if I'm a real human? Wer weiß, ob ich ein echter Mensch bin? Oh, Herr, maybe. Vielleicht. Maybe I'm an angel. Vielleicht bin ich ein Engel. Visit your house one day. Talvez eu sou um anjo que vai visitar sua casa. Ich werde mal eines Tages dich besuchen. Nein, nein, bin ich nicht. Ich muss keine Angst haben. Ich bin ein ganz normaler, ordinärer Mann. You know, the Bible literally says that you have actually entertained strangers that you thought were strangers, but in reality were not. Aber die Bibel sagt, du hast schon Leute bewirtschaftet, die du glaubtest, es seien normale Menschen, aber es waren Engel. The angels are all around us. They are waiting for us to interact. Die Engel sind rund um uns herum und sie warten, dass sie mit uns interagieren können. Aber erinnert euch. Render. Hingabe. For purpose. Eles estão aqui para Sie sind da für ein Ziel und nicht einfach, dass du Spaß hast. Você se divirta. You can't try to talk to them and then see if they actually do. Du kannst nicht mal ausprobieren, mit ihnen zu reden und dann schauen, ob sie dir antworten. It works by faith. Es funktioniert durch Glaube. From the Bible that they are there for you, that they are your servants, the ministers and spirits. You've come to Mount Zion. I've shown you this. Ich habe dir gezeigt, dass sie da sind für dich, dass du da bist, wo sie sind, dass du beim Berg Zion bist. Viele Tausende von Engeln. Decide to live by faith. Radical, radical. Aber jetzt musst du glauben, im Glauben leben, radikalem Glauben. Und das musst du entscheiden. They are just waiting for you to interact with them, to help you fulfill what God und has. Und zu glauben, dass sie da sind und warten, bis du daran glaubst, dass sie dir helfen wollen, das zu erfüllen, was Gott für dich bereit hat. Scripture. Olhe para isso. Schau diese Schriftstelle an. Chapter 8, verse 4. Psalm 8, Vers 4, auf Deutsch 5. Many people, in fact, most people translate it really, really bad. Die meisten Leute übersetzen diese Bibelstelle falsch. Uma forma muito ruim. But there's one Portuguese Bible, I don't remember which one. They actually translate it really. Aber es gibt eine portugiesische Bibel, die da eine sehr gute Übersetzung hat. E esse versículo muito bem. Do you remember which one? Magst du dich erinnern, welche? Nossa, a NVI também é boa. Okay. Aí, já. Ah, here. Yeah. Okay. Let's read the scripture in the New King James. Okay, ich werde diese Schriftstelle in New King James lesen. Man, that you are mindful of him. Okay. Oh. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? 8, Vers 4. What is man that you are mindful of him? Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? And the son of man that you visit. Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. For you have made him a little lower than the angels. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Na RA que eu estou usando diz Deus, mas na maioria das versões de... Die Version, die ich nehme, heißt, also hat das Wort Gott. Aber die meisten haben Engel. So here is what even recently a pastor said to me when I was talking about angels. Hier ist was auch gerade vor kurzem ein Pastor mir sagte, als wir über Engel redete. It says that God has made us a little lower than the angels. How can you then tell the people to interact with the angels? Aber Reinhard, wenn die Bibel sagt, dass wir ein bisschen niedriger sind als die Engel, wie kannst du den Leuten lehren, dass wir mit Engeln interagieren können? Ensinar que nós podemos dar ordem aos anjos. If we are lower than them, you can't tell them what to do. They tell you what to do. Weil wenn wir niedriger sind, dann können wir doch keine Befehle geben. Dann sind sie uns die uns Befehle geben. And they use this one single scripture which they don't. Und sie benutzen diese eine Schriftstelle, die sie nicht mal verstehen. Intending. Look what the scripture. Aber schau, was die Schrift sagt. Yes. You have made him a little lower than the angels. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. E os anjos. Also uns Menschen. Nós homens, está falando de nós homens. But in the original Hebrew, the word angels is. Aber im originalen Hebräischen ist dieses Wort Elohim. Em algumas das traduções é Elohim. I did the work and looked up how many times this word is actually in the original Hebrew. Und ich habe meine Hausaufgaben gemacht und geschaut, wie viele Male dieses Wort vorkommt. 2249 times the Bible uses this word Elohim. 2249 Mal ist das Wort Elohim gebraucht. The same word that many Bible unfortunately translate angel. Dieses gleiche Wort, wo viele Bibel als Engel übersetzen. Traduzem como anjos. This is really important. Und das ist sehr wichtig. Look where it is mentioned the first. Aber schau, wo es das erste Mal gebraucht wurde. Genesis 1 verse 1. Im 1. Mose 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Terra. The word for God is. Und das Wort für Gott ist Elohim. Elohim. So if you believe that Elohim means angels, you would have to say here, in the beginning, the angel created. Also wenn du glaubst, dass Elohim heißt Engel, dann müsstest du sagen, am Anfang erschufen die Engel Himmel und Erde. Anjos, os céus e a terra. Look at Genesis 17, verse 3. Oder schau 1. Mose 17, 3 und 4. Then Abraham fell on his face and God talked with him, saying. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach. As for me, behold, my covenant is with you and you shall be a father of many nations. Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht und du sollst ein Vater vieler Völker sein. Again, Elohim. Und das Wort Gott ist wieder Elohim. So if you believe that same word in Psalms 8 is supposed to be called angel. Also wenn du glaubst, dass dieses Wort im Psalm 8 also ist mit Engel zu übersetzen. Should be saying that the angel talked to him and he said, my covenant is with you. Abraham never had a covenant with any angel. Also dann müsstest du ja glauben, dass da der Engel sagt, dass sie im Bunde mit ihm stehen, aber Abraham hätte ja nie einen Bund mit den Engeln. 1 verse 33, when it talks about the new covenant. Oder in Jeremia 31, 33, wenn es über den neuen Bund spricht. It says, and I will be their God and they shall be my people. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein, sagt da die Bibel. And the word God is Elohim. Und da wieder, das Wort Gott ist Elohim. But look about. Let's go back to Psalms chapter 8, verse 4. Also lass uns zurückgehen zu Psalm 8. Vers 4. It made him a little lower than the angels, which is not which supposed to be angels. Wenn er sagt, dass wir ein bisschen niedriger sind als Engel, das sollte nicht Engel dort sein. It's supposed to say you've made man a little lower than God. Weil es sollte heißen, du hast Menschen ein bisschen niedriger als Gott gemacht. Fizeste eles menor do que Deus. Look what it continues like. How it continues in verse 5. Weil schau, was es im Vers 5, also 6 sagt. Minimum over the Verse 6, desculpa. You have made him the minimum over the works of your hands. You've put everything under his feet. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. If God has put everything that he created under his feet. Also wenn Gott alles was er gemacht hat unter seine Füße gestellt hat. And if God has created the angels. Und wenn Gott die Engel geschaffen hat. Then are we supposed to dominate angels? Dann sollen denn wir über den Engel stehen. And we supposed to give orders to them? Und dann dürfen wir den Engel Befehle geben. He made them our servants. Why can we not interact with our servants? Weil wenn Gott sie uns als Diener gegeben hat, weil sollten wir nicht mit ihnen interagieren? Here is a huge problem in why many people never experience angel activity. Und da ist ein großes Problem, wieso viele Leute nie Aktivitäten von Engel experimentieren. For the angels to come to them and interact with them. But I believe the angels are waiting for us to interact with them. Sie warten immer auf die Engel, bis sie kommen und mit uns interagieren, aber ich glaube, die Engel warten auf uns, dass wir mit ihnen interagieren. Interagimos com eles. God already sent his servants to us. Now it's our turn. Weil Gott hat schon sie zu uns gesendet als Boten, als Diener und jetzt ist es an uns. Es ist an uns. You know, it's very interesting how we put so many things on God that we are supposed to do and we expect God to do so many things that he is supposed to. Es ist so interessant. We want God to do what he told us to do, but we want to do what God needs to do. Wir erwarten von Gott, dass er das macht, was er gesagt hat, wir sollen tun. Und esperamos que ele faça o que nós devemos fazer. You know, we want God to send the angels, but we've already come to where the angels are. Not. Wir erwarten, dass Gott die Engel sendet, da wir sind ja schon, wo die Engel sind. Jesus just stone. So while we are waiting for God to do something, God is waiting for us to do something. Also währenddem, dass wir warten, bis Gott etwas tut, wartet er, bis wir etwas tun. Está esperando para que nós façamos algo. While we are waiting for the angels to come to us, the angels saying, why don't you just talk to me? Also währenddem, dass wir warten, dass die Engel zu uns kommen, sagen die Engel, hey, wieso sprichst du nicht einfach mit mir? See, in heavenly places, the spirit world is supposed to be our natural and normal home. Wir sitzen in himmlischen Regionen und eigentlich sollte die geistliche Welt unsere Norm sein, das Normale. Supposed to understand that they are my servants, I need them. Und wir sollten verstehen, dass sie unsere Diener sind und wir sie brauchen. I've had so many beautiful experiences where like miracles happen in meetings because we release and activated the angels. Ich hatte schon so viele wunderschöne Momente gerade in während dem Predigen in den Meetings, wo Dinge geschehen sind, weil wir Engel aktiviert haben. Oder gerade im Live von gestern. Ontem na live daquela mulher que teve milagre em seu coração. Diese Frau, die in ihrem Herz ein Wunder erlebte. In meetings and incredible things happen. Mas eu vi muito. Ich sah schon so viele Engel an unseren Meetings. Und ich habe schon so viele Sachen gesehen passieren. Agora eu quero te dar alguns passos práticos. Und ich werde jetzt ein paar praktische Dinge geben, wie du lernen kannst, mit Engeln zu interagieren. As practical as anybody can be practical. Also es wird ganz, ganz praktisch sein, so praktisch wie möglich. Just quiet yourself. Erstens, sei einfach ruhig, entspanne dich. I'm telling you this. Deixa eu te falar o porquê que eu estou. Und ich sage dir, wieso ich das sage. Supposed to be like this. No. Weil es sollte nicht so sein. Supposed to be able to interact with the angels anytime, even with our eyes open. No. Eigentlich sollte es nicht so schwierig sein. Wir sollten fähig sein, immer mit den Engeln zu interagieren, sogar mit offenen Augen. It's just the problem is we are so connected with the natural world and so disconnected from the spiritual world that we can't do that. Das Problem ist, wir sind so verbunden mit der natürlichen Welt und so nicht verbunden mit der geistlichen Welt, dass wir es fast nicht können. Do you bad? Wir haben ganz wunderbare Freunde. Lucas do Rio Verde. Man, I miss hanging out with them. Ah, oh, ich vermisse sie. Yes. And they have a little girl. Und sie haben ein kleines Mädchen. Yeah. This little girl, they are giving the girl the freedom to live in the heavenly world. Und sie haben diesem kleinen Mädchen die Freiheit gegeben, in himmlischen Regionen zu leben. And you know, one day she said. Und wisst ihr, eines Tages sagte sie. Something like this. I don't remember the exact words. Sie hat ungefähr so etwas gesagt. Ich weiß nicht mehr ihre genauen Worte. I used to have to close my eyes to see the angels. Today I don't have to do that anymore. I can see them even with eyes open. Früher musste ich die Augen schließen, um die Engel zu sehen. Aber heute kann ich es auch mit offenen Augen tun. Ich sehe sie immer. The three dots thing. Okay, I'm going to turn the comments off now because we've had them on for a long time. Also, ich werde die Kommentare ausschalten. Wir hatten sie jetzt lange an. So, listen, I loved when the girl said this. Aber hört mir zu, ich liebte es, als dieses Mädchen, dieses kleine Mädchen, das sagte. We're supposed to come to a place where it becomes very natural. Weil wir sollten an einen Ort kommen, wo es so natürlich ist. Genau. Just unfortunately, that's not how it's been. Aber leider ist es oft nicht so, wie so, es ist. So, you need to learn. Also müssen wir lernen. While you learn, I'm going to give you practical steps to make it happen. Und damit du es lernen kannst, werde ich dir ein paar praktische Schritte geben, damit es einfach ist. Also, du entspannst dich. Beautiful, beautiful golden key. Und ich gebe euch einen wunderschönen Schlüssel. The most important thing that evangelical Christians in Brazil have to learn is to shut up when they pray. Eines der wichtigsten Sachen, die Christen in Brasilien lernen müssen, ist einfach die Klappe zu halten, wenn sie beten. Überleg mal. When you talk to Brazilians pray, they talk non-stop and super loud and very crazy. Wenn du Brasilianer sagst, sie sollen beten, dann reden sie ohne Unterbruch sehr laut und wie verrückt. So ist falando super alto e muito doido. And the worst thing is when they pray together in the church. Und das Schlimmste ist, wenn sie zusammen in der Gemeinde beten. And the worst thing of that is usually the pastor. Und das Allerschlimmste am Ganzen ist normalerweise der Pastor. Porque o pastor diz assim. Und der Pastor sagt so: Ich möchte eure Stimme hören. Ihr müsst lauter reden. Ich möchte eure Stimme hören. Lauter, lauter. Well, first time I heard a pastor say this, I thought to myself. Und das erste Mal, als ich einen Pastor hörte, so etwas zu sagen, habe ich gedacht. If they're talking to God, why does he have to hear what they're saying? Also wenn diese Leute ja zu Gott reden, wieso muss er etwas hören? Like, I want to hear what. Ich möchte deine Stimme hören. First time I heard it, I thought that's very rude. Also das erste Mal, als ich das hörte, habe ich gedacht, das ist so frech. Like. There are people having a conversation with God and he is eavesdropping on their conversation. Also da hat's Leute, die reden mit Gott und er unterbricht ihr Gespräch, ist so unhöflich. You know, it's like Danny is talking to somebody and I come and say, hey, I want to hear what you're saying. Speak louder. And Daniel says, excuse me, I'm not talking to you. Es ist wie Daniel, wenn er mit jemandem spricht und ich komme zum Gespräch und sage, hey, sprich lauter, Daniel, sprich lauter. Und er sagt, hallo, ich rede doch nicht mit dir. Você tem que aprender a se aquietar. Also du musst lernen, ruhig zu werden. I'm here, I want to interact with the spiritual world. Calm my heart. Und einfach zu sitzen, zu sagen, Herr, ich möchte mit der geistlichen Welt interagieren. Und mit ruhigem Herzen. Begin to learn. You will come to a place where you can just walk with eyes open, talking, and you will see them. Und dann erinnere dich, diese Schlüssel sind nur zum Lernen. Du wirst an den Ort kommen, wo du einfach offene Augen haben kannst und sehen wirst. Zweitens. Beginning to learn. Sorry? Only from the beginning, while you learn. Und am Anfang, wenn du lernst, find a place with no distraction. Find einen Ort, wo du nicht unterbrochen wirst. No, I'm my office here. Ich habe mein Büro da. At the door, there is a little sign. Und an der Tür hat es ein Schild. It says Reinhard and Debbie. Und es sagt, also drauf steht Reinhard und Debbie. Und auf der anderen Seite steht nicht stören bitte. Reading something, you know, that's fine. Anybody can come in. Und wenn ich einfach da bin und etwas lese, dann ist es kein Problem. Alle können reinkommen. I'm having my Jesus time, interacting with the spiritual world. I'm gonna put it on Do Not Disturb. Aber wenn ich meine Zeit mit Jesus habe, mit dem Interagieren mit der geistlichen Welt, dann werde ich es auf nicht stören stellen. Debbie loves to spend time with the Lord on her bed. Und Debbie liebt es, auf ihrem Bett Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach ihr Lieblingsort. So here is what I said. Und das ist, was ich ihr gesagt habe. You do a lot of stuff on her bed. Weil sie liebt viele Dinge auf ihrem Bett zu tun. Write. Schreiben, zeichnen, lesen. She's always been like this ever since I've known her. Und sie war immer so, seit ich sie kenne. You know, we had a nice couch and she's sitting on a bed. Wir hatten ein schönes Sofa und sie war immer auf ihrem Bett. Here's what I said. Und das ist, was ich ihr gesagt habe. Hey baby, if you're sitting in a bed having your moment with Jesus or the spiritual world, you close the bedroom door. Hey Liebling, wenn du deine Zeit hast mit Jesus, dann schließe doch die Tür vom Schlafzimmer. It's your place and I'm not going to bring distractions. Weil dann weiß ich, du bist dort und ich werde nicht unterbrechen. We need a place where we can be without distractions so we can learn to connect with the spiritual world. Wir brauchen einen Ort, wo wir sein können ohne Unterbruch, dass wir einfach uns verbinden können mit der geistigen Welt. Ich möchte, dass ihr etwas versteht. I'm gonna give you all the practical steps that I'm gonna give you now. Die Schlüssel, die ich euch gebe, und die praktischen Schritte, die ich euch gebe. Use them as magical things, as a technique. No. Und die sind keine Technik. Como fórmula mágica. Some of them might help you, and others might not be even working for you. Ein paar mögen euch helfen, und andere vielleicht überhaupt nicht. I'm gonna give you some tips, and you write them down, and you figure out what you can use. Und ich gebe euch einfach ein paar Ideen, und ihr schreibt sie auf. Und ihr schaut selber, was ihr brauchen könnt. Nummer 3. Sing in the spirit. Sing im Geist. Kora la bari le shera la bo sera la bo soto kashide. Don't need to translate that. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Ich habe keine Interpretation. Sometimes it's just sing in the Holy Spirit. Also manchmal ist es einfach singen im Heiligen Geist. Because that somehow edifies you. The Bible says he who speaks in tongues edifies himself. Weil das stärkt dich. Die Bibel sagt, wenn du im Geist betest, dann stärkt es deinen Geist. But it touches our hearts and opens our hearts. Und die Musik ist sehr kraftvoll. Sie öffnet unser Herz. Bete im Geist. So important. It's terrible how little Christian prayer in the Spirit. Es ist so wichtig und es ist schlimm, wie wenig Christen im Geist beten können. But you know, when you ask people specifically, how much time do you spend every single day purposely speaking in prayer? People say, well, I don't. Ich finde es sehr erschreckend, wenn ich Leute frage, wie viel Zeit bist du am Zungenbeten jeden Tag, dann sagen sie gar nicht. Express your desire. Und als nächstes, drücke deine Sehnsucht aus. Say so much. Ich mache das jeden Tag so oft, so viel. Und das ist, was ich mache. Angels, I really want you to be here. Engel, ich möchte, dass ihr da seid. Ich möchte interagieren mit euch. Ich möchte euch kennen. I want you to be part of my journey with the Father. Ich möchte, dass ihr Teil seid auf meinem Weg mit dem Vater. It's my desire for the spiritual world. Und ich drücke immer meinen Wunsch, meine Sehnsucht aus für die geistliche Welt. Das ist sehr wichtig. Told her, the desire is one of big, big keys. Und ich habe ja schon gesagt, dass die Sehnsucht ein großer Schlüssel ist. Und seid dankbar. Most little experience you've ever had. Und seid dankbar für die erste kleine Erfahrung, die ihr habt. Express thankfulness constantly. Express gratitude. Und drückt diese Dankbarkeit aus, die ganze Zeit. 7. Glaube ausdrücken. You know, this is something that I don't know what to do anymore. I really don't. Und das ist etwas, was ich nicht mehr weiß, was machen. Ich weiß wirklich nicht. Living in kind of, okay, let's try. Weil die Leute leben so in einem, okay, ich werde mal versuchen. I've tried to interact with the angels now for 2 years, but nothing happened. Ich habe schon seit 2 Jahren versucht, mit den Engeln zu interagieren und nichts ist passiert. Maybe you should just stop trying. Vielleicht solltest du aufhören zu versuchen. We try never works for anybody. Weil versuchen funktioniert für niemanden. If we try to have victory, I'm gonna already tell you, we're not gonna have victory. Weil wenn wir versuchen, im Sieg zu gehen, dann werden wir nicht im Sieg gehen. I tell you why we won't have victory. Und ich kann dir sagen, wieso. Nós não teremos vitória. Because the moment we say, okay, I've tried to talk to the angel, we actually give room for failure. Weil wenn wir sagen, ich habe versucht, mit den Engeln zu reden, dann geben wir Platz für Versagen. Yes. I've said to my wife for I don't know how many years, maybe 30 years, I said, sweetie, never try anything, either do it or don't. Weil ich habe meiner Frau schon seit 30 Jahren gesagt, Liebling, versuch nicht etwas, mach es oder mach es nicht. Trying is not faith. Versuchen ist nicht Glauben. Does it? Weil Glauben macht es einfach. Press your real faith and not this, let's see if it works. Und deshalb musst du deinen richtigen Glauben ausdrücken und nicht einfach so, oh, mal sehen, ob es funktioniert. Spiritual world is very real, but the currency of heaven is faith. Weil die ganze geistliche Welt ist sehr real, aber die Währung vom Himmel ist Glaube. Biblical faith, you're not going to experience what heaven has. Und wenn du es nicht mit Glauben machst, dann wirst du nicht erfahren, was der Himmel für dich hat. Angels, they don't live in the natural world, they live in the spiritual world, so they know if you believe or don't. Weil die Engel, die leben nicht in der natürlichen Welt, sondern in der geistlichen Welt, und die wissen, ob du glaubst oder nicht. So you have to believe. Also du musst glauben. You have to believe that they are there for you, that the ministering spirits, that they are working together with you for the Father's purpose. Also du musst glauben, dass sie da sind, dass sie dienstbare Geister sind und dass sie mit dir zusammenarbeiten, um die Ziele des Vaters zu erfüllen. So drück deinen Glauben aus. Next one. Nächstes. Just for heaven's sake, begin to interact with the spiritual world. Bitte, bitte, fangt einfach an, mit der geistigen Welt zu interagieren. The Satanists interact with the spiritual world so much more than the Christians. Und wisst ihr, es ist unglaublich, wie die Satanisten so viel mehr mit der geistlichen Welt interagieren als die Christen. You explain to me, my friend, how this makes the least. Erkläre mir, wie das irgendwie Sinn macht. One of the top Satanists in America became a Christian. Einer der größten Satanisten in Amerika hat sich bekehrt. Und wisst ihr, was er gesagt hat? How they climbed higher in rank, in authority and power in Satanism. Wisst ihr, wie sie immer höher steigen in Autorität und in Rang? They had to do spirit travel. Sie mussten geistliche Reise machen. I was from New York. Yes. Und dieser war von New York, dieser Mann. At night, when everybody's asleep, we travel in the spirit over a certain area, over like a bayou, over a certain district that was given us, a neighborhood. Und er hat gesagt, währenddem alle schliefen von New York, in New York, da reisten sie über ein Quartier, das ihnen gegeben wurde, also geistlich reisten sie. In the spirit, and they looked for Christian homes that gave the devil opportunity. Also sie reisten mit ihrem Geist und sie suchten Wohnungen oder Häuser von Christen, die dem Teufel eine Möglichkeit gaben. Also zum Beispiel Bitterkeit oder Unglaube oder Unvergebenheit. But you know, they were supposed to bring distraction and activate and release demons. Und dort, wo es ein Ort gab, wo Christen ihnen diese Möglichkeiten gab, da sollten sie Zerstörung bringen. So the Satanists, first of all, travel in the spirit. Secondly, activate demons to bring distraction. Also die Satanisten reisten im Geist und dann brachten sie Dämonen, um Destruktion zu bringen. Und was machen wir Christen? We neither travel in the spirit nor do we activate the angels. Wir reisen nicht im Geist und wir aktivieren nicht die Engel. What's wrong, people? Was ist falsch? Was geht nicht, Leute? Why can the Satanists activate demons, but we can't activate angels? What happened? Wieso können Satanisten Dämonen aktivieren und wir können keine Engel aktivieren? Was ist falsch, Leute? I would become so religious. Wie konnten wir nur so religiös werden? We allow the devil to have all that stuff and we don't take anything that belongs to us. Wieso erlauben wir dem Teufel all diese Dinge zu haben und wir nehmen nichts, was uns gehört? We interact. So interagiert. Say, angels, I'm so glad you're here. Sagt Engel, ich bin so froh, dass ihr da seid. Listen, we will never worship angels. Hör zu, wir werden nie Engel anbeten. It's so funny how people are afraid and say, oh, that's dangerous because people will worship angels. Es ist so lustig, wie die Leute Angst haben und sagen, oh, das ist gefährlich, sie könnten Engel anbeten. Ich sage euch, I've had so many angel experiences you would not believe. Ich hatte so viele Erfahrungen mit Engel, ihr würdet es nicht glauben. You can't really worship angels because the angels, they will hate it, they don't like it, and they're gonna smack you. Ihr könnt gar nicht wirklich Engel anbeten, weil sie werden es hassen, sie werden sie entfernen und sie werden dir eins geben, wenn du das machst. Won't she discipline her? They don't accept that. Sie akzeptieren das gar nicht. They know that Jesus Christ is the focus of everything. Weil sie wissen, dass Jesus Christus der Fokus von allem ist. Talk so much about the Father. Sie reden so viel über den Vater. Oh, please is the heart of the Father. Und sie wissen, was das Herz vom Vater berührt, und sie wollen immer das machen. So they will never allow anybody to worship them because that takes away from what Jesus has given them. Und sie werden nie wollen, dass man sie anbetet, weil das nimmt ja für was Jesus sie also für was sie was ihm gehört. Learn to interact with them. Aber ihr müsst doch lernen, mit ihnen zu interagieren. Ich aprende a interagir com eles. So I tell them how I appreciate them. I tell them I'm ready to interact. Also ich sage ihnen, dass ich froh bin, dass sie da sind, dass ich gern mit ihnen zusammenarbeiten. You interact. Also wie interagierst du? Remember. Erinnere dich. Don't expect to see with these eyes or hear with these. Erwarte nicht, mit diesen Augen zu sehen und mit diesen Ohren zu hören. Kann es passieren? Ja. Sim. But is that the... Aber ist das die Norm? Ist ja normal. Ist ja normal. Nein. We can see angels in a vision with the spiritual eyes because they're part of the spiritual world. Wir können Gott mit dem inneren Auge sehen, mit dem Geist, weil sie sind Teil von der geistlichen Welt. How do you talk to God? Wie redest du mit Gott? Fala com Deus. I hope you interact with him very naturally. Ich hoffe, sehr natürlich. Deus naturalmente. Now, if God lives in the spiritual world and we can interact with God, we are actually interacting with the spiritual world. Aber wenn wir ja mit Gott reden können und er ist in der geistlichen Welt, so interagieren wir ja mit der geistlichen Welt. Pense nisso. Denk daran. Also Gott lebt in der geistlichen Welt. Spiritual. Show me God right now wherever. Und zeig mir Gott, wo er jetzt gerade ist. Well, you can't. Aber du kannst ihn ja nicht sehen. Yet you know he's there. Aber du weißt doch, dass er da ist. You know he's taking care. Und du weißt, dass er auf dich aufpasst. Está cuidando de você. So what's happening? So was passiert? Was ist los? When we pray, we interact with the God who inhabits the spirit. So wenn wir beten, dann interagieren wir mit Gott, der im geistlichen Raum lebt. Oh. Why can't we do that naturally with the angels? Wieso können wir das nicht ganz natürlich mit den Engeln tun? Just make your freaking mistakes. Stop being afraid. Mach doch einfach deine Fehler. Hab keine Angst davor. Don't worry. You are going to learn. The Father himself will teach. Hab keine Angst. Du wirst es lernen. Der Vater selber wird es dich lernen. So just begin to interact. Und fang einfach an zu interagieren. Say, so glad you're here. Help me do this. Help me do the other. Hilf mir da, also ich bin glücklich, dass du da bist. Willkommen. Let's together do this and that. Oder lasst uns das und das zusammen tun. Thank you that you guys. Oder danke, dass ihr da seid. Interact. Interagiert. Interage. And next point, look for them. Und der nächste Punkt, haltet Ausschau nach ihnen. Do you know the Bible says several times, and John looked and behold he saw. Die Bibel sagt ein paar Mal und Johannes schaute. Er hielt Ausschau. Purposefully looked with the spiritual eyes. Maybe you need to close your eyes in the beginning. Also du musst wie gewollt schauen. Vielleicht musst du die Augen zutun am Anfang. Olhos no começo. Learn to respond to the slightest impulse. Even when you make a mistake, learn from your mistake. Und lerne einfach zum Kleinsten zu reagieren. Auch wenn du Fehler machst, lerne von deinen Fehlern. Lerne com seus erros. Look, I'm going to give you some facts about Engel. Schaut, ich will euch einige Facts geben über Engel. 1 verse 12. Primär 1. Petrus 1, Vers 12. Says here, to them it was revealed that not to themselves, but to us, they were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things which angels desire to look into. Und da sagt es, ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist durch derjenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Anjos gostariam de entender. The angels desire to understand it. So the angels have feelings. Engel, die möchten, die begehren auch, da hineinzuschauen. Sie haben Gefühle. Then things that means there's desire in them. Wenn sie etwas begehren zu verstehen, dann heißt es hat einen Wunsch in ihnen, eine Sehnsucht. Look at Luke 15:10. Oder schau Lukas 15:10. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen jeden Sünder, der Buße tut. Do pecador que se arrepende dos seus pecados. Very interesting. They so interessant, sie freuen sich. Sieh, you know, I found in my experience with angels, they have incredible emotions which they love to express. Wisst ihr, ich habe Erfahrung mit meinen Begegnungen mit Engeln, dass sie viele Emotionen haben. Sorry. They take interest in our behavior. Sie interessieren sich für unsere Verhalten. Look what Jesus says in Luke 12, verse 8. Schau, was die Bibel sagt in Lukas 12, Vers 8. I tell you, whoever publicly acknowledges me before others, the Son of Man will also acknowledge before the angels of God. Ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird von den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes. Why would the Son of God recognize us, acknowledge us before the angels? Because the angels take interest in what we're doing. Wieso würde der Sohn des Menschen bekennen vor den Engel, weil es interessiert die Engel. You have to become like a little child. Du musst werden wie ein kleines Kind. So. Do you know, this is one of the huge, huge hindrances for Christians not interacting with angels. Und das ist eines der großen, großen Hindernisse, dass Christen nicht mit Engel interagieren können. Ein großes Hindernis. A child is very natural. Ein Kind ist sehr natürlich. Do you know, we have a student at our EPS in Sao Paulo. Und wisst ihr, wir haben eine Studentin an der EPS in São Paulo. EPS in São Paulo. And she told us at the EPS. Yeah. Sie hat uns gesagt an dieser EPS. She said, my daughter came to me and she said, Mommy, Reinhard visited me last night. Meine Tochter kam zu mir und hat gesagt, Mami, Reinhard hat mich gestern Nacht besucht. Don't tell Luigi. And the mom kind of thought, no, you know, maybe you dreamed about him. Yeah. Und die Mutter hat gesagt, nein, weißt du, vielleicht hast du einfach geträumt. I said to the student, you know, to the mom, I said, just leave her. Aber ich habe zu der Studentin, also der Mutter gesagt, lass sie doch. Go and visit your four-year-old child in the spirit. Wieso kann ich deine vierjährige Tochter nicht im Geist besuchen kommen? It's her desires. Wenn das ihr Wunsch ist. Do you know, it's incredible. We adults, we become so rational in our thinking. Es ist so unglaublich, wie wir Erwachsene so rational werden in unserem Denken. Become like a little child, you will not inherit the kingdom of God. Jesus hat gesagt, wenn wir nicht werden wie kleine Kinder, werden wir das Reich Gottes nicht erben. Child, talk about the angels like the children talk about. So werde wie ein Kind und rede über die Engel, wie es die Kinder tun. Be spontaneous. Und sei spontan. Honor the spiritual world. Oh. Ehre die geistliche Welt, wo rund um dich ist. So redor. Do you know, I have a question that only I myself have for me. Und wisst ihr, ich habe eine Frage, die ich mir eigentlich selber stelle. Me mesmo. But you know, all over the world, children have imaginary friends. Aber wisst ihr, überall auf der Welt haben die Kinder diese Fantasiefreunde, diese imaginäre Freunde. Can't you have ever been to children have imaginary friends? Und überall, wo ich schon war, hatten die Kinder solche Fantasiefreunde. It's interesting how they talk about them. Sehr interessant, wie sie über sie reden. Really listen to the children, and I love children. So I always listen to them. Wenn du wirklich hörst, was sie sagen, und ich liebe Kinder, so höre ich immer genau zu. Talk about their imaginary friends. To me, it sounds like they're talking about an angel. Sie reden über ihre Fantasiefreunde. Für mich tönt es, wie sie über Engel reden würden. I mean, me knowing the angel, the way they talk about it, it's like. Should they interact with okay. Also ich, wo ja die Engel, den Engeln schon oft begegnet bin, wenn sie darüber reden, dann denke ich, ja sicher reden sie über Engel. Many parents done. Und was haben viele Eltern getan? Stop that. Los paren. Hör auf mit dem. Hör auf so zu sein. Das ist nur vorgestellt. Das hast du dir. What is wrong? Okay. Was ist falsch? You need to become like little children. Wir müssen doch and understand the spiritual world is all around. Wir müssen doch wieder werden wie kleine Kinder und verstehen, dass die geistliche Welt rund um uns herum ist. For us to connect and to respond and to talk. Und sie warten auf uns, dass wir für uns verbinden und mit ihnen reden, interagieren. Supposed to be visitational, it's supposed to be habitational. Weil die geistliche Welt ist nicht etwas, was wir besuchen sollen, sondern darin leben sollen. Friend, are a spiritual being, you're not a natural physical being. Weil du, mein Freund, bist auch ein geistliches Wesen und nicht einfach ein. Oh, we are born of a divine, supernatural seed. Weil du bist geboren aus einem übernatürlichen geistlichen Samen. It's divine, supernatural seed. That means we are also spiritual beings. Und wenn du von diesem übernatürlichen geistlichen Samen geboren bist, dann bist du auch ein geistliches Wesen. If we are supernatural spiritual beings, why can't we interact with the other supernatural beings around us? Und wenn wir übernatürliche geistliche Wesen sind, wieso können wir nicht mit anderen übernatürlichen Wesen interagieren? So many things to learn. Why don't you ask the Holy Spirit to teach you about the angels? Es gibt so viele Sachen zu lernen. Wieso fragst du nicht den Heiligen Geist, dir über die Engel zu lernen? And become like a little child and say, I want, I want, I want. Weil werden wir nicht einfach praktisch und wie Kinder und sagen, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Say, angels, I need you here. Weil, wieso fängst du nicht einfach an, mit ihnen zu reden? Ich möchte mit euch arbeiten, ich möchte euch kennenlernen. So that you can have a better life. No, no, no, no. You have to what, to the angels? Surrender. Lembre-se que você du musst dich erinnern, du musst dich hingeben, weil die Engel sind nicht einfach da, dass du ein schöneres Leben hast. Divertido, uma vida melhor. But then now begin to talk to them. Aber fang an, mit ihnen zu interagieren. Instance. Por exemplo. Zum Beispiel. The car, I do this. Todas as car. Jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, mache ich das. Thank you, the protection belongs to me in the new covenant. Eu digo, sag ich, Vater, ich danke dir, weil der Schutz mir gehört im neuen Bund. Und ich sage, meine Engel, get here and get busy and protect this car. Jetzt gerade kommt hier, arbeitet und beschützt dieses Auto. I don't mean come from far away. Und wenn ich sage kommt hier, meine ich nicht kommt von weit weg hierher. Venha de longe, longas distâncias. I mean right here, manifest yourself and protect this car. Ich meine nur jetzt gerade, seid aktiv und beschützt dieses Auto. The angels of the Lord are supposed to protect us that our foot does not dash against the stone. Weil die Bibel sagt, die Engel sollen uns beschützen, so dass kein Fuß an einen Stein stößt. Oh, in those days they didn't have cars. Und dazu mal hat es noch keine Autos. They walked and their feet tripped over stones and they hurt themselves. So sie sind zu Fuß gegangen und ihre Füße sind an Steine gestoßen. Equivalent today. Und was ist jetzt? Even you have an accident. Genau, wir fahren und wir haben einen Unfall. If the angels are guarding us that this won't happen, we have to tell them that that's what they need to do. So dass die Engel uns beschützen, dass dies nicht passiert, müssen wir ihnen sagen, dass sie es tun sollen. Alles porque e para isso que eles têm que fazer. I never get into the car without telling the angels, take me safely to my place. Watch every crazy driver that's out there and don't let me have an accident. Eu não entro. Ich gehe nie in mein Auto, ich fahre nie los, bevor ich ihnen sage, den Engel, passt auf mich auf, passt auf wegen diesen verrückten Fahrer um mich herum und bringt mich gut an meinen Ort. Interagiere, wünsche dir es, sehne dich danach, versuche, werde wie ein kleines Kind. Und fang an, mit den geistigen Augen zu sehen, dass du es im Geist sehen kannst. Und du wirst Spaß haben. Vai cumprir o propósito de Deus. Und du wirst das Ziel Gottes in deinem Leben erfüllen können. Gonna be in Goiânia. Nos próximos três dias nós não teremos live. Also in den nächsten drei Tagen werden wir kein Live haben, weil wir werden in Guyana sein. Quatro dias. We're going to be in Goiânia Friday, Saturday, Sunday. Also eigentlich vier Tage. Wir werden von Freitag bis Montag in Guyana sein. Our EPS. Für unser EPS. Do some more lives next week, but we don't know yet. Aber wir werden nächste Woche Lives haben. Ich weiß zwar noch nicht welches Thema, aber wir werden es euch sagen. Vamos avisar vocês. Thank you. Danke vielmals. See you. Até amanhã. Und bis bald. Até mais.